Was für ein Wetter, der Regen. Oh, ich habe euch gar nicht bemerkt. Schönen guten Tag. Mein Name ist Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner brandneuen digitalen Bude, die hoffentlich einigermaßen nach was ausschaut. Ich habe sie nämlich noch nicht in Photoshop gebaut, deshalb bin ich sehr gespannt, was das denn jetzt alles werden wird. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gedankensprung, dem neuen und nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf YouTube bei gregsrpgheaven.de. Was ist Gedankensprung? Rein podcastmäßig bin ich ja schon relativ umtriebig, speziell was die Arbeit bedeutet. Natürlich, man kennt es, wenn man sich irgendwo hier dann mal verirrt hat, die Plauschangriffe, die ich seit knapp 4 Jährchen dann moderiere. Und mittlerweile habe ich da schon weit über 100, 120 oder so Ausgaben aufgenommen, die sich natürlich rein arbeitstechnisch, weil das ja mein Metier dort ist, um Videospiele und auch dann ab und zu mal um Filme drehen. Was ich hier machen wollte, ist es jetzt, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich den YouTube-Kanal denn weiter bestücken im neuen Jahr und rein podcastmäßig, klar, Videospiele, Filme, alles schön und gut, aber natürlich sind das nicht meine einzigen Interessensgebiete, sondern ich kann natürlich durchaus mal auch über Ernährung, über Fitness, über Sport, über Astrophysik, darüber nicht, da habe ich keine Ahnung von, nein, aber es gibt auch wesentlich mehr Bereiche, über die ich ein bisschen was zu sagen hätte, da aber in den Plauschangriffen nicht die Gelegenheit bekommen und ich habe mir eben gedacht, vielleicht wäre es was Nettes für YouTube hier zumindest so kleine 15 bis 20 Minuten dann zu machen, in denen ich mal über ein Thema sagen kann, das eventuell auch komplett gar nicht mit dem typischen Arbeitsumfeld zusammenhängt, in dem ich normalerweise mich dort befinde. Und Gedankensprung, der Name sagte schon einfach, ich mache das jetzt relativ frei von der Leber weg. Ja, ich habe mich nicht besonders darauf vorbereitet. Ich habe mir kurz vorher ein paar Themen zusammengeschrieben, über die ich gerne reden wollte und mir dann eins ausgesucht und gedacht, okay, du redest jetzt darüber und dementsprechend kann es durchaus sein, da auch kein anderes, mit dem ich mich dann absprechen kann und wo ich das Gespräch dann dementsprechend leiten kann, dass ich von einem Punkt zum anderen springe und dann wieder zurück und einfach mal irgendwelche Abzweigungen im Kopf nehme. Deshalb, ich bitte es zu entschuldigen, wenn das hier ein bisschen durcheinander wirkt, aber ich bin auch sehr gespannt, was daraus werden sollte. Wie gesagt, in Zukunft werde ich auch Themen dann nehmen, die nicht unbedingt was mit dem Umfeld zu tun haben, aber für den Anfang, damit wir noch ein bisschen entspannter und leichter reinkommen, lasst uns mal mit einem etwas nerdverwandten Thema anfangen und zwar The Big Bang Theory, der Urknalltheorie. Also jetzt nicht der Theorie selbst, dass das Universum vor Jahrmilliarden Jahren durch einen Urknall entstanden ist, sondern der TV-Serie The Big Bang Theory. Und ich sage es einmal vorneweg, ich mag The Big Bang Theory. Man könnte sogar sagen, ich bin ein Fan der Serie und habe mittlerweile bestimmt auch schon fast alle Folgen geschaut. Aber dem war nicht unbedingt immer so, denn für lange Zeit, alles, was man über The Big Bang Theory gehört hat, speziell im dem Umfeld, in dem ich mich dort bewege, die Serie ist nicht wirklich so lustig und die Charaktere sind nicht wirklich sympathisch und vor allem sie macht sich lustig über das ganze Nerd-Umfeld und selber, also sie sorgt dafür, dass das Ansehen von Nerds, nennen wir es mal so, in Anführungsstrichen Nerds, im offiziellen Ansehen nur auf Klischees wird herumgeritten und es ist nicht unbedingt hilfreich und mir lagen diese Stimmen in meinem Kopf und ich habe die Serie auch geflissentlich ignoriert. Man muss sagen, ich bin seit jeher als kleines Kind natürlich Sitcom- und Comedy-Fan. Also ich denke mal speziell da durch die Arbeit, in die ich da reingeglitten bin. Ich bin natürlich auch primär Autor und schreibe sehr viel speziell fürs Fernsehen. Und ich denke mal, meine ganze Comedy-Erziehung hat natürlich primär durchs Fernsehen dann stattgefunden. Na, wenn ich die ganzen Comedy-Serien von damals, von wegen Al Bundy oder Bill Cosby oder wie sie alle heißen, nicht geguckt hätte, dann würde mein Schreibstil und meine entsprechende Arbeitsweise heutzutage ein bisschen anders aussehen. Hat natürlich auch ein bisschen bei mir den Nerv dann getroffen. Ich denke mal, ich tendiere ja immer ganz gerne dazu, alles nicht absolut tausendprozentig sachlich zu sehen und mal über mich selbst lachen zu können, aber ich bin so aufgewachsen, ich habe relativ viel Sitcoms geguckt, das waren so meine liebsten Serien, wenn ich mal den Fernseher eingeschaltet habe damals und mit den Jahren, aber natürlich, ich habe immer noch Sitcoms gesehen, ich bin aber ein bisschen mehr zu der modernen Art von Sitcom dann abgeglitten. In den USA unterscheidet man zwischen den Three-Camera-Sitcoms und den One-Camera-Sitcoms. Der grobe Unterschied dort drin ist, Three-Camera-Sitcoms bedeutet, du hast so ein klassisches Setup, das ich glaube in den 50ern oder 40ern bei Ich liebe Lucy, I love Lucy, der so ziemlich ersten Sitcom im US-Fernsehen dann damals entstanden ist. Sitcoms sind ja eigentlich nichts anderes als gefilmte Theaterstücke. Du hast dein Publikum auf der hinteren Seite, du hast vorne auf der Bühne das Set mit den Schauspielern, die agieren, und die Sets werden dann gewechselt zwischen den einzelnen Szenen. Der Unterschied zwischen dem Theater und der klassischen Sitcom ist eben, dass da noch drei Kameras mindestens dann davor stehen. Eine Kamera in der Mitte, damit zentral das ganze Geschehen eingefangen wird, und jeweils zwei Kameras an den Seiten, um sich zwei unterhaltende zu Leute dann im Schuss und Gegenschuss sozusagen nehmen, dass du die auch mal closer haben kannst im Gespräch. Ne? Und diese Sitcoms werden eben nicht nur wie Theaterstücke dann dargestellt, damit sie aufgenommen werden, sondern die sind auch wie Theaterstücke geschrieben. Dementsprechend ist dort einberechnet in die ganzen Gags und wie die Schauspieler agieren, dass da Pausen drin sind, dass das Publikum dann dementsprechend lacht oder dann Reaktion aus dem Publikum dann da rauskommt. Und die haben so eine ganz andere Melodie, eine ganz andere Rhythmik als die moderneren Comedy-Serien. Und man sieht es, glaube ich, ganz gut an den damaligen Shows eben. Wenn man sich die mal im Vergleich anguckt, ich kann natürlich nur die deutschen Versionen, und dort kommt der Laugh-Track, der Lachsack sozusagen, kommt hierzulande aus der Konserve. Ne? Die müssen ja komplett bei der Synchro dann nicht nur alle Stimmen neu übersetzen, sondern auch alle Soundeffekte nochmal dann drüberlegen und dementsprechend auch die Lacher. Ne? Und die werden natürlich aus irgendeinem Fundus, der mal für eine Serie aufgenommen wird, in Deutschland im Tonstudio dann draufgeklatscht. Also so sehr ich Al Bundy oder Eine schrecklich nette Familie liebe, du kennst die ganzen Arten, wie dort gelacht wird, ne? Oder wenn mal, was weiß ich, ein Charakter, den man seit 20 Folgen nicht mehr gesehen hat, kommt wieder zurück. Oh, wow, wow, ha, ha, ha. Ne? Die Lache erkennt man irgendwann wieder, und es hat so eine gewisse Schematik, die man sich ergeben kann. In den USA ist es meist nicht so. Die Lacher dort sind wirklich von dem Publikum dann aufgenommen. Da wird natürlich ein bisschen gesteuert durch so Animateure, okay, jetzt genug gelacht. Oder dadurch, dass die Szene natürlich mehrfach aufgenommen wird, sind natürlich manchmal die Intensität der Lacher ein bisschen anders zwischen einzelnen Sachen. Aber es wirkt dadurch ein bisschen lebendiger und ein bisschen theaterstückartiger. Und ich meine, wer heutzutage selbst in dem Theaterstück hingeht, das ist wirklich eine ganz andere Dynamik, speziell wenn man im Publikum mitsitzt. Ne? Da wird man angesteckt von den anderen Leuten. Ich glaube, das ist das, was dann auch diese Art von Sitcoms dann vermitteln sollen. Du wirst als Zuschauer durch das Gelächter mit angesteckt. Ne? Und etwas, was eventuell ohne das Gelächter, ohne das durch das Timing, wie etwas geschrieben ist, nicht als super funny deklariert werden würde, das funktioniert trotzdem eben, weil das Gelächter dort ist. Und ich finde eben, das funktioniert besser in den USA als hier, wegen der Originallachspur, aber ich habe auch nichts gegen eben sowas. Also wie gesagt, Eine schrecklich nette Familie kann ich mir heutzutage angucken. In den letzten Jahren ist es eben mehr abgeglitten in dieses One-Camera-Setup, bedeutet eine Sitcom, eine Comedy-Serie wird so aufgenommen wie eine normale TV-Serie. Ne? Also ganz normal auf Sets mit einer Kamera, die das Geschehen filmt, und es wird dann zum nächsten Set gegangen. Und diese Serien sind eben nicht so geschrieben, dass da ein Publikum mit eingeplant ist. Und es gibt dementsprechend auch keine Lachpausen, sozusagen, damit das Publikum dort halten kann. Also wird gesagt, oh, da bin ich, sagt der Schauspieler. Und dann hält das Geschehen an, damit erstmal alle klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, klatsch. Das ist dort nicht vorhanden. Ne? Und die Art von Serien tendieren, eine wesentlich höhere Gag-Dichte zu haben. Ich glaube, der größte Pionier ist wahrscheinlich Scrubs gewesen in den letzten Jahren mit JD und Turk als die angehenden Ärzte sozusagen. Ich finde auch eine wirklich der lustigsten Serien, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ich kann über sehr, sehr viele Folgen von Scrubs noch lachen. Und die haben eben wirklich einen Stil etabliert und geprägt, dass eben rapide Sachen abgefeuert werden. Ich glaube auch, du kannst vielleicht die Simpsons auch ein bisschen so als Pionier daneben, und speziell Animationsserien, auch Family Guy, auch American Dad, was du heutzutage hast, auch South Park. Na, da sind eben keine Pausen für Lacher dort mit anberaumt, sondern es wird Gag an Gag an Gag an Gag geheftet. Und teilweise, was durch Scrubs eben auch nochmal dazukommt, ist diese Umschnitte, dann so kleine Gedankensprünge. Haha, ha, ha, da sind wir wieder beim Thema. Wenn JD irgendwelche Tagträume dort hat und auf einmal, oh, das erinnert mich an die Situation, wie damals Turk das Hühnchenkostüm anhatte. Wupp. Ne, die Kamera springt weg und man sieht kurz, wie Turk das Hühnchenkostüm hat. Genau das gleiche wie bei Family Guy, obwohl dort eigentlich mehr Zitate sind. Boah, das ist ja wie damals bei der Zeit, als ich mit Marty McFly durch die Zeit gereist bin. Und dann wieder zurück. Oh, übrigens, mir fällt gerade auf, also auch wenn das durch Scrubs geprägt wurde, natürlich so dass die erste Methode, wo das angewandt wurde oder die mir bewusst war, ist Parker Lewis, der Coole von der Schule, auch eine ganz, ganz, ganz großartige Serie aus den 90ern, basierend auf Ferris Bueller, der Charakter mit Corin Nemec damals an der Schule und Jerry und Uhrenvergleich, ne, und Mikey und mit der Gitarre und super und die Folge, wo Jerry dann seine Game Gear-Sammlung dann, wo er sich von der trennen musste, weil er zu viel gespielt hat, aber ich schweife ab, ich springe mit dem Gedanken dort weiter hinweg. Also moderne Serien sind mehr mit diesem Ein-Kamera-Setup gemacht und werden dort gefilmt und da ist es eben für eine wesentlich höhere Gagdichte und viele dieser Art von modernen Serien finde ich sehr, sehr gut und großartig. Also Scrubs finde ich fantastisch. Arrested Development ist in Deutschland, glaube ich, eher weniger bekannt, aber das ist so ziemlich, von der Serie gab es 3 Staffeln und die ist schon 2006 dann sozusagen beendet worden, damals wegen der Ratings, die waren nicht so gut in den USA, aber das ist die lustigste Serie, vielleicht die insgesamt lustigste, so gemeinsam mit einer schrecklich netten Familie, die ich je geguckt habe, weil das einfach so extrem ultra lustig alles ist und alles eben nicht darauf basierend, dass du Pause für Lache hast, sondern eben Knall auf Knall auf Knall auf Knall und den Zuschauer vor allem auch belohnt, wenn er immer mit sehr, sehr viel Präzision dann dabei ist und auf kleine Sachen achtet und auf einmal werden da kleine Gags verbaut, die in älteren Episoden drin gewesen sind, also sehr viel mehr Aufmerksamkeit ist dafür nötig. Auch sehr, sehr gut 30 Rock zum Beispiel. Eine Serie, die dann darstellt, wie es so hinter den Kulissen einer Saturday Night Live Comedy Show so aussieht. Und ich gucke auch gerne so Live-Comedy-Geschichten. Ich glaube, das wird vielleicht dann mal das Thema eines anderen Gedankensprungs. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen über die Entstehungsgeschichte von Saturday Night Live und sehr, sehr, sehr faszinierend. Habe ich auch einiges, was ich dazu sagen kann. Aber 30 Rock, auch eine brillante Serie, die wirklich super schnell und extrem intelligent geschrieben ist und manche Sachen, wo ich mich kaputt lachen kann. Ich mag alle Charaktere dort. Alec Baldwin als Jack Donaghy, fantastisch. Es gibt keinen besseren Comedy-Schauspieler als Alec Baldwin in seiner Rolle als Fernsehboss dort. Und wie gesagt, solche Serien sind mehr das, wo ich hingravitiert habe. Eher dieser pointierte, hardcore, präzise Comedy-Stil und mit den Unkenrufen, die ich über The Big Bang Theory gehört habe, das hat eben dafür gesorgt, dass ich diese Serie in der Vergangenheit gemieden habe. Und jetzt ist es so gekommen, im vergangenen Sommer hatte ich einige Wochen Zeit. Ne, da habe ich an einem Tag mal hier bei mir daheim rumgechillt und ich glaube, mittlerweile wird es, glaube ich, fast jeden Tag gezeigt. Nicht nur eine, sondern 4 oder 5 Folgen meistens. Und es lief The Big Bang Theory und ich habe es einfach mal mitlaufen lassen. Ne? Und oh, das sieht ja doch ganz interessant aus. Lass uns nochmal weiterlaufen und irgendwie ist so passiert, dass ich dann innerhalb von mehreren Wochen dann doch ein paar Folgen geguckt habe und dann hat es mich irgendwie dann doch gefangen. Dann habe ich mir angefangen, mal die Serie auf Englisch dann anzugucken im Original und ich gegen die deutsche Synchro will ich es nicht sagen, die funktioniert dann auch ganz gut, aber Englisch ist natürlich speziell bei solchen Wortwitz meist besser und vor allem, weil du dann eben auch wirklich das Timing und das Pointierte so direkt hast, wie es dann ursprünglich gemeint war. Und ich musste entdecken, wie gesagt, trotz dieser ganzen Unkenrufen, The Big Bang Theory ist eigentlich eine ganz schön lustige Sendung. Ja. Worum gibt es dort drin? Ich denke mal, die meisten dürften es wahrscheinlich kennen, speziell wenn ihr das Video hier angeklickt habt, aber es ist eine Clique, eine Wohngemeinschaft, okay, es sind nur 2, die zusammen wohnen, aber sagen wir wirklich eine Clique von 4 Hardcore-Nerds, die durchs Leben wandeln, ne, und dabei ihre Nerd-Abenteuer sozusagen erledigen. Und ich glaube, viel Abscheu der Serie gegenüber passiert dadurch, dass sich speziell Leute, die sich entweder selbst als Nerd titulieren oder von der Umwelt als Nerd gesehen werden. Es gibt ja diese Diskrepanz zwischen Nerd ist mittlerweile ja auch so ein Label, was man sich aufstellen kann und eben was nicht nur im negativen Sinne gemeint ist, was weiß ich, dann nur die Sportler aus der Schule schreien, du Nerd! Sondern ja, man sieht es ja an unserem Game One-Umfeld zum Beispiel. Ne, also wenn der Nerd von damals ist eigentlich der Normalo von heutzutage, ne? Und du trägst Nerd mehr als so eine Art Berufsbezeichnung, weil dann wissen die Leute Bescheid, ah okay, der hat eine Ahnung von dem und dem und dem und mit dem kann man sich über das dann dementsprechend dann austauschen. Aber ich habe eben das Gefühl, dass viele Leute die Serie deswegen nicht mögen, weil die natürlich für eine eher breit gestrickte Comedy-Sendung, die dann möglichst viele Leute erreichen soll. Und das tut sie. In den USA ist es die erfolgreichste Serie im Fernsehen, glaube ich, mit so 20 Millionen Zuschauer jede Woche muss dann alles doch schon auf Stereotypen basieren. Ne? Und diese vier Hauptcharaktere, die drin sind, jeder hat sein eigenes überspitztes Wesen, was bestimmte Aspekte des Nerdtums sozusagen dann mit einfängt. Ne? Du hast den Hauptcharakter Dr. Leonard Hofstetter, glaube ich, heißt der, dargestellt von Johnny Galecki, ein echt guter Schauspieler, den ich zum Beispiel schon von Roseanne her kannte, wo er den David Healy, glaube ich, war seine Rolle dann damals dort gewesen, zusammen mit Darlene, der eine Tochter von Roseanne, die natürlich dann auch später bei The Big Bang Theory als eine Flamme von Leonard dann aufgetaucht ist. Sehr lustig, sehr, sehr viele Leute von Roseanne übrigens dabei, auch Laurie Metcalf als die Mutter von Sheldon, die Schwester von Roseanne und auch, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber sie hat mir dann an welchen Film denke ich denn gerade von Wes Craven? Ne? Mit der Geistermaske oder sowas. Scary Movie waren die Gag-Variante. Was ist die Originalvariante? Wieso fällt mir das denn nicht ein? Scream, das war's. Scream 2 hat es mir vermisst, aber das will ich hier dann nicht nachhängen. Dr. Leonard Hofstetter, David Healy, Johnny Galecki, der Schauspieler, spielt eben die Hauptrolle. Und der ist mehr so der temperierte Nerd. Der ist, glaube ich, Mathematikprofessor oder zumindest oder Astrophysikprofessor oder so. Das ist auf jeden Fall ein Professor. Und ist eben der temperierte Nerd, mit dem sich, glaube ich, auch die meisten noch identifizieren können. Der hat natürlich seine ultra-hardcore-Nerd-Tum-Geschichten, dass er natürlich, man muss ein Hardcore-Nerd sein, wenn man Professor an der Uni sozusagen dort ist und in der Thematik dann aufgeht, aber dann auch in den typischen, spielt gern Rollenspiele, ne, hat natürlich eine Laktoseintoleranz, das haben viele Nerds ja auch an sich, ne, ist aber mehr dann wirklich der Normalo, der dann auch trotzdem eben wie jeder normale Mensch, ne, agiert und reagiert und Beziehungen hat und dies und jenes und alles, das ist ganz normal, wie bei jedem dann auch. Der soll, glaube ich, mehr dann dafür da sein, dass man sich sozusagen, wenn man sich als Zuschauer identifizieren will mit einem der Hauptcharaktere, damit man sich bei ihm sozusagen mit am wohlsten fühlt. Ne? Der hat seine Nerdigkeiten, aber hat dementsprechend auch noch einiges an Erfolg bei der Arbeit, bei den Beziehungen und so weiter und so fort. Und natürlich dann, klar, sitcom-typisch mäßig, kriegst du als Nerd natürlich dort auch die heißesten Schnitten ab. Ja, Kaylee Cuoco heißt sie, glaube ich, die heiße Nachbarin, die auch wirklich großartig gespielt. Nee, Kaylee Cuoco heißt die richtige Schauspielerin, die spielt die Nachbarin Penny. Das war's. Ja, auch eine sehr, sehr lustige Rolle. Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch super lustig. Die gute Frau, kann ich immer gut dabei zuschauen. Ne? Das soll Leonard darstellen. Du hast die anderen drei Charaktere, die eben sehr, sehr überspitzte Varianten dann darstellen. Du hast Dr. Sheldon Cooper, der, glaube ich, so der eigentlich heimliche Star. Heimlich nicht. Eigentlich ist er der Star der Sendung. Das ist gespielt von Jim Parsons, ein Theaterschauspieler, den ich vorher nicht kannte. Aber ich muss sagen, Dr. Sheldon Cooper ist eine meiner Lieblingsfiguren im Fernsehen mittlerweile geworden, weil er spielt so den, glaube ich, krassesten Nerd, den man sich vorstellen kann, der wirklich über alles Bescheid weiß und auch sehr, sehr an Ticks und OCD, sozusagen Obsessive Compulsive Disorder, dass er eben wirklich seine Ticks dort hat. Er kann sich nur auf diesen Stuhl dort hinsetzen oder er muss das Essen am Donnerstag unbedingt vom Chinesen bekommen und nicht aus Jamaika und so weiter. Ne? Und hat auch einen sehr, sehr krassen und selbstsüchtigen Humor. Ich glaube, wenn es diese Figur in echt geben würde, so extrem überspitzt, die würde wahrscheinlich ja bereits tausendfach umgebracht worden sein. Weil so extrem, wie dieser Charakter ist, wirst du im echten Leben nicht finden. Ich musste mich dann teilweise extrem beömmeln bei manchen Sachen, die speziell Sheldon dort abgelassen hat, weil er eben so eine überspitzte Form des Hardcore-Nerdtums darstellt und hat wirklich alles. Ne? Sein Erzfeind ist Wesley Crusher, ja? Der Schauspieler, der Wesley Crusher darstellt. Wieso fällt mir denn sein Name nicht? Will Wheaton. Will Wheaton natürlich. Der richtige Will Wheaton, der Wesley Crusher bei Enterprise gespielt, ist sein Todesfeind, weil er mal vor Urzeiten die Figur Sheldon ist zu einer Convention gefahren und irgendwie wollte er ihm nicht sein, die Person Will Wheaton, aber als Charakter wollte ihm nicht seine Actionfigur unterschreiben oder irgendwie so, sondern ist sein Todfeind gewesen und es gibt sehr, sehr viele Interaktionen zwischen den beiden. Speziell ich als Star Trek-Fan konnte über extremst viele Sachen dort lachen und Sheldon, speziell wie er von Jim Parsons dargestellt wird, hat so eine wirklich extrem schnelle, aber auch sehr pointierte Sprachmelodie und die Witze sind auch sehr pointiert geschrieben. Es gibt einige Folgen, ich muss mich echt richtig, richtig kaputt lachen über einige. Sheldon ist in der Fahrschule beispielsweise noch. Boah, der Hammer, wirklich, wirklich extremst kaputt gelacht. Aber auch die anderen beiden Charaktere, die noch dabei sind, Simon Helberg als Howard Wolowitz, genau das war es, spielt die Art von Nerd, der überkompensiert. Durch vieles eher Schauspieler Simon Helberg habe ich zumindest früher mal gesehen bei Studio 60 from the Sunset Strip. Das war eine TV-Serie, die ging zwar nur eine Staffel lang, geschrieben aber von Aaron Sorkin, der unter anderem The Social Network gemacht hat, die sich auch ähnlich wie 30 Rock um so den Backstage-Betrieb einer Live-Comedy-Show dann gedreht hat, aber mehr so im ernsthaften Stil und hat dort auch einen Comedian gespielt, der auch sehr, sehr gut dann sozusagen Impersonations machen konnte. Der konnte viele Leute darstellen. Ihr müsst euch mal, ihr könnt es mal googeln. Ich kann leider hier keine anderen YouTube-Videos verlinken innerhalb des Videos, wie Simon Helberg Nicolas Cage darstellt. Das, finde ich, ist echt auf dem Punkt genau und ich werde diesen Punkt bestimmt auch mal, wenn der mal kommt, der Nicolas Cage Blauschangriff, dann dort ansprechen und die Rolle, die er spielt, der Howard Wolowitz, ist dann ist Techniker, ist der einzige, glaube ich, der kein Doktor ist von den Vieren und wird dadurch auch ein bisschen aufgezogen. Der ist körperlich ein bisschen schmächtiger, ne, ist ein bisschen kleiner als die anderen und kompensiert dadurch über, dass er so eine sehr überzogene Libido hat, ne, und springt alles an, was nicht auf drei auf den Bäumen ist und versucht eben seine eigenen Unsicherheiten durch einfach offensive Aggressivität dann zu unterdrücken. Und ich glaube, sowas haben wir auch dann in dem Umfeld. Also ich hab mal Informatik studiert. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang von dem Video hier gesagt habe, vor etlichen Jahren. Und ich habe viele der Formen, die ich in Big Bang Theory natürlich dort in sehr überspitzter Form gesehen habe, auch in meinem Umfeld dann dort wahrgenommen. Und es gab dann eben auch Leute wie den Howard Wolowitz, die einfach nicht besser Bescheid wussten mit ihren Unzulänglichkeiten umzugehen, dass sie einfach sehr, sehr offensiv dann alles angegangen sind, speziell was Howard Wolowitz in Richtung Frauen dann dort angeht. Normal sollte man ja eigentlich ein bisschen temperierter und überdachter dort sein. Er geht einfach in die Offensive und alles wird angegraben, was nicht weiter auf den Bäumen ist und dabei fängt er sich manchmal eine ein, ja, manchmal im Gesicht, aber auch manchmal auf die andere Art und vielleicht fängt er sich auch das ein, Hauptsache was bekommen. Ne? Davon gibt es viele, wirklich. Und auf der anderen Seite hast du Raj Kutrapali und mir fällt der Name des Schauspielers nicht ein. Ich gucke mir in mein schlaues Handy. Der Schauspieler heißt Kunal Naya, heißt er. Hatte übrigens auch mit Simon Helberg eine Varieté-Show, glaube ich, vor einiger Zeit gemacht. Hatte ich auch zuletzt im Internet gesehen, war auch ganz interessant. Spielt so den typischen IT-indischen Nerd, obwohl in der Serie ist er, glaube ich, Astrophysiker und hat das Problem, dass er überhaupt nicht mit Frauen sprechen kann, also wirklich nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich nicht, dass der irgendeine mentale Blockade ist und er kein Wort rausbekommt, es sei denn, er hat Alkohol getrunken, dann blubbert es aus ihm raus und er wird das größte Arschloch, das man sich vorstellen kann. Und alle Charaktere auf ihre Art sind lustig geschrieben, natürlich sehr, sehr überspitzte Klischees und ich glaube, das ist es eben, was einige Leute dann abschreckt vor The Big Bang Theory, weil die eben dann Angst haben, dass Leute, die sich diese Serie angucken, dieses Überspitzte, was du dort siehst, für die Norm halten und dann, hey, du bist doch auch ein Nerd, ja, du bist doch genau wie der Charakter oder wie der Charakter. ich glaube, diese Abscheu herrscht dann ein bisschen davor, ja, uncut und unedited, diese Gedankensprünge, aber so soll es ja dann auch sein, ja, die haben ein bisschen Angst davor, dass Leute sie für diese Charaktere dann dort halten können und eben der ganze Fortschritt, der in Anführungsstrichen gemacht würde, ich habe es am Anfang ja, glaube ich, schon gesagt, Nerd von vor 10, 15 Jahren ist nicht mehr Nerd von heute. Nerd ist heutzutage ein Label, was sich viele Leute draufsetzen, entweder um sich dann dementsprechend in der Arbeit dann zu ergeben und ich glaube, viele Leute sehen uns eben dann in der Nerd-Unterhaltung, was wir dann so Webseiten und Podcast und TV technisch machen, aber ich glaube, niemand von uns würde sich das Label, klassische Label Nerd so dann aufsetzen, weil da eben auch noch viele solche Sachen mit dazukommen. Oder eben auch Nerd, das Hipstertum, na, wo sich jemand dann einfach eine eckige Brille und Schal anzieht und guck mal, zwinker, zwinker, ich bin Nerd, ach, ich hab ja einen Gameboy, ach, wie cool, oder sowas. Die Seite gibt es natürlich auch, ne? Und dieses Label ist so überstrapaziert auf viele verschiedene Arten gewesen, dass es eigentlich gar keine Wirkung mehr heutzutage hat, ne? Und eigentlich eben dadurch, dass The Big Bang Theory so mit Klischees umgeht, haben viele Leute das Gefühl, für meine Meinung zumindest nach, dass dieses alte Nerd-Klischee wieder nach vorne geholt wird. Ne? So war es ja früher. Ne? Da gab es diese Nerds, die haben in der Schule haben sie nur gelernt und so weiter und konnten gar nichts mit Frauen machen. Oh, also wie lustig. Ja. Dass dieses Klischee wieder nach vorne getrieben wird. Aber ich muss auch sagen, dieses Klischee finde ich auch sehr, sehr strange, merkwürdigerweise. Ich glaube, da ist viel dadurch geprägt durch die Ami-Kultur und durch das Fernsehen allgemein, weil bis vor einigen Jahren hat auch noch keiner Halloween hierzulande gefeiert. Wir haben Fasching gefeiert hier in Deutschland. Aber ne, das Fernsehen macht einen Aufriss darüber, also wird dann auch ordentlich, wird dann auch hierzulande Halloween gefeiert statt Fasching hauptsächlich. Obwohl das vor 10 Jahren wirklich noch nicht so gang und gäbe gewesen ist. Auch dieses Schubladendenken von wegen Nerds und Jocks und so weiter, also die Erfahrung hatte ich in der Schule überhaupt nicht. Ne? Wir haben dort alle Computer, entweder Computer gespielt oder Fußball gespielt oder alles eigentlich dort angestellt. Wir haben uns gemeinsam drauf gefreut, komplette Klasse, das, was ich auch damals, die EM96 hatte angefangen, aber am gleichen Tag lief die erste Folge von Star Trek Voyager. Ne? Und ratet mal, worauf sich der Großteil mehr gefreut hat. Ne? Captain Janeway, guten Tag. Trotz der EM, aber immerhin, oh, ich habe das Golden Goal bei der EM96 verpasst, weil ich auf der Toilette war. Verdammter Oliver Bierhoff, musstest du gerade dazu schlagen. Aber ich habe 110 Minuten da gewartet, nichts ist passiert, aber dann kam Oliver Bierhoff, während ich auf der Toilette war. Aber egal. Wieder zurück, dieses Klischee wird, glaube ich, ein bisschen propagiert im Andenken von vielen Leuten, aber das finde ich eigentlich eher nicht, denn dadurch, dass The Big Bang Theory so überspitzt dargestellt wird, kann man, glaube ich, auch am ehesten drüber lachen. Ich glaube, man selbst, wenn man sich selbst als Nerd oder der Nerdkultur nahe sozusagen sieht, muss man auch ein bisschen über sein eigenen Schatten springen, speziell was da geht, was man dort sieht und eventuell auch über einige Sachen, ich glaube, man kann vielleicht sogar umso mehr über einige Sachen lachen, wenn man sich selbst mal in der Situation gefunden hat und man merkt, dass die Schreiber von The Big Bang Theory eben nicht nur Comedy-Schreiber sind und teilweise sind die Dialoge wirklich echt schön und pointiert gemacht, speziell wenn Sheldon Cooper dort was sagt, sondern sie zeugen auch von guter Recherche oder vor allem auch, dass da wirkliche Nerds dann dran gewesen sind. Ne? Also ich als Star Trek-Fan zum Beispiel weiß es sehr zu schätzen, wenn da diese ganzen vielen Zitate auch wirklich korrekt mit eingebaut werden. Ne? Wenn Sheldon mit seiner Mr. Spock-Action-Figur spricht und du tatsächlich dort die echte Stimme von Leonard Nimoy hörst, wenn die Puppe zurückspricht mit ihm, dann finde ich das sehr, sehr angenehm als Star Trek-Fan eben. Und dieser Detailgrad, diese Liebe zum Detail, die ist vorhanden. Und ich glaube, sonst würde die Serie auch oder die Serienmacher in der Luft zerrissen werden, wenn diese Liebe zum Detail nicht da gewesen ist. Aber es ist eben da, es ist kein kaltes Kunstprodukt rein, sondern es ist auch ein bisschen Herz mit dabei. Und ich glaube, das ist diese Art von Mischung, die es eben für mich macht. Ich finde, dadurch, dass ich viel mit diesen Klischees umgeben war aus dem Umfeld und viele Art von Leuten kannte, die ungefähr mal in die eine, mal der eine geht mal in die Sheldon-Richtung, der eine geht mal in die Wallowitz-Richtung und sowas dann gekannt habe, dann findet man natürlich vieles in der Serie dort wieder und die Situationen sind so überspitzt und teilweise lachhaft dann dort gemacht, dass es einfach sich zu so einem angenehmen, gut guckbaren Fernsehereignis dann so zusammenpackt. Ne? Und wie gesagt, die Charaktere sind sympathisch geschrieben, die Situationen sind funny und es hat für mich ein bisschen sowas wie so Entspannungsfernsehen dann, wenn man das da einschaltet. Das, was ich meinte vorhin, wenn du diese ganz neuen, die One-Camera-Comedy-Shows dir anguckst, die sehr, sehr speedig geschrieben sind, da musst du aber auch immer perfekt aufpassen, weil erst dann werden sie richtig lustig. Ne? Wer Arrested Development nur mit einem halben Auge anguckt, der wird nicht mal 20% des Spaßes sozusagen daraus ziehen können, den man eigentlich von dieser Serie dort haben kann. Und so sehr, so angenehm und sehr viel Spaß, es macht so eine Art von Serie zu gucken. Manchmal brauche ich auch eine, wo ich die Gags auch sofort raffen kann. Ne? Und ich kann auch manchmal über irgendeinen Furz oder einen Peniswitz lachen. Es muss nicht immer dann die Shakespeare-Variante sein. Ein gutes anderes Beispiel ist, vielleicht ist es auch was für einen anderen Gedankensprung dann später mal, Community. Oder? Wird mir tausendfach ans Herz gelegt und ich habe auch versucht, in diese Serie reinzukommen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft und das finde ich merkwürdig, weil Chevy Chase habe ich mir früher sehr gerne angeguckt, der dort auch mitspielt und auch Joel McHale, der Hauptdarsteller, finde ich, ist brillant. Ich kannte ihn schon seit längerer Zeit von The Soup. Das ist so ein Comedy-Format aus den USA, was sich so über Talkshow-Clips lustig macht, ein bisschen wie Talk, Talk, Talk hierzulande, nur in gut und in lustig und da ist Joel McHale der Moderator und der ist ultra lustig dort und verkörpert eine ähnliche Rolle auch dort bei Community. Aber diese Serie ist mir manchmal zu verkopft im Moment noch ein bisschen und versucht ein bisschen, so ich habe immer das Gefühl, die versucht ein bisschen zu clever zu sein für ihr eigenes Gut und irgendwie konnte ich mich da noch nicht da reinwinden. Ich hatte wesentlich leichteren Zugang, in Big Bang Theory reinzukommen und Community kann ich mir ein paar Folgen angucken, aber dann ist auch gut. Ich habe nicht den Drang sozusagen dann zu sagen, oh, scheiße, und jetzt möchte ich die nächste Folge schauen und so weiter und so fort. Wenn du einmal in so eine Serie reinkommst, ist ja alles schön und gut, dann kannst du dich in der auch gut ergeben. Wenn du es aber nicht schaffst, dann wird es eben sehr anstrengend zu gucken und dadurch, dass Big Bang Theory sozusagen, ja, es hört sich negativ an, wenn ich jetzt sage, der kleinste gemeinsame Nenner ist, aber es hat irgendwie das, auf das sich die meisten Leute einigen können. Ja, es hat ein Feld, was noch nicht von vielen anderen Sitcoms bestellt wurde mit diesem Nerdtum, was mittlerweile aber so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, durch Comicbook-Filme, durch eben auch TV-Sendungen wie Game One, wie wir sie gemacht haben, dadurch, dass das Wort Nerd eben nicht mehr die Bedeutung hat wie früher, ist es dadurch am leichtesten konsumierbar und nicht umsonst ist es eben die erfolgreichste Comedy-Serie in den USA und wahrscheinlich auch weltweit im Moment. Wie gesagt, ich finde, dass die Sachen sind dort gut geschrieben, speziell über Sheldon Cooper könnte ich mich scheckig lachen, dann teilweise. Es gibt manchmal ein paar Folgen, die ein bisschen tiefer, ein bisschen höher sind und so weiter, speziell in den letzten Staffeln sind auch mal einige Charaktere dann dazugekommen, die dann erst Fuß fassen mussten, wie Amy, die Freundin von Sheldon, gespielt von Marjane Bialik, die früher Blossom dargestellt hat. Das hatte ich auch früher übrigens mal geguckt und wenn ich mich recht entsinne sogar mal, ich habe früher als Kind mal so Horrorgeschichten geschrieben und ich glaube, da kamen auch mal Charaktere aus der Serie drin vor, was sehr lustig ist, habe ich mich wieder daran erinnert, als ich sie dort in der Serie geschaut habe, die dann so die prototypische Freundin von Sheldon dort spielt, aber zu Beginn noch ein kompletter Abklatsch von Sheldon gewesen ist, nur mit Brüsten. Und das hat für mich noch nicht so richtig funktioniert, bis sie sich entwickelt hat. Oder die Frau von mittlerweile von Wolowitz, Bernadette, die übrigens, wenn sie nicht ihren Nerd-Look, den sie in der Serie hat, und mal richtig aufgetakelt ist, unglaublich gut ausschaut. Alter, Schauspielerin. Müsst ihr mal gucken, die Schauspielerin von Bernadette, mir entfällt der Name gerade im Moment, aber meine Herren. Ja. Oder auch die Mutter von Wolowitz, die nur aus einer Stimme besteht und immer schreit. Das ist auch sehr, sehr lustig gemacht. Es gibt viel, wo ich mich dort festhaken kann und ich bin im letzten halben Jahr ein großer Fan von Big Bang Theory geworden, habe immer wieder mal eine Folge geguckt und ich glaube, ich habe auch mittlerweile alle geschaut, die es gibt. Mittlerweile eben angekommen in der 6. Staffel und ich werde, glaube ich, noch so lange weitergucken, solange die Serie dort läuft. Und ich wollte mit diesem Gedankensprung mal eine Lanze dafür brechen. Okay, das sollte es für heute gewesen sein. Das war die erste Folge von Gedankensprung. Mich würde sehr interessieren, was denkt ihr denn über Big Bang Theory oder speziell über meine Ausführungen, die ich gerade gemacht habe? Schreibt es gerne hier unten direkt in die Comments mit rein, diskutiert es aus. Schreibt mir, wenn ihr was mehr dann darüber wissen wollt, unter rpgheaven@web.de auch gerne mit Vorschlägen für weitere Gedankensprünge. Ich habe schon eine Liste von Themen, über die ich gerne reden würde, aber vielleicht gibt es ja etwas, was ihr speziell von mir wissen wollt. Eventuell kommt das auch dann in anderen Formaten vor. Aber das werden wir sehen, wenn es so mal weit ist. We cross the bridge when we come to it. Okay, das war die erste Folge von Gedankensprung. Ich war der Gregor, das ist meine neue digitale Butze und ich schaue wieder entspannt in den Regen. Bis dann. Schön, schöner Regen.